schuld, dass die Häuser brennen. Doch wir sind schuld, das könnt ihr das nicht erkennen, doch es heißt. Du Nazi-Schwein! Doch wir sind doch nur stolz, Deutsche zu sein. Für dich, da kämpfen wir. Komm zu uns.